Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Detlef Dickmann. Guten Morgen. In mehreren europäischen Ländern hat es Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. In Rom demonstrierten etwa 3000 Menschen gegen den grünen Pass, der für den Zutritt zu Arbeitsplätzen und Freizeitaktivitäten verlangt wird. Auch in Österreich gingen Menschen auf die Straße. Tobi Schäfer, WDR aktuell. Wogegen haben sich die Proteste konkret gerichtet? In Österreich gilt ja ab morgen wieder ein landesweiter Lockdown. Die meisten Geschäfte werden geschlossen und Veranstaltungen abgesagt. Und dann soll in Österreich auch noch die Impfpflicht kommen. Die rechtspopulistische Partei FPÖ hatte zu den Protesten aufgerufen. Etwa 35.000 Menschen sind dann in Wien auf die Straße gegangen. Dabei gab es laut Polizei auch einige Festnahmen. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hat es auch in den Niederlanden gegeben. Wie war es dort? Da ist es jetzt schon in der zweiten Nacht in Folge zu Krawallen gekommen. In Den Haag haben hunderte Menschen Fahrräder angezündet und die Polizei mit Feuerwerkskörpern angegriffen. In Rotterdam sind bei Ausschreitungen mehr als 50 Personen festgenommen worden. Laut Polizei ist die Hälfte von ihnen minderjährig. Gestern wurde in den sozialen Netzwerken im ganzen Land zu den Krawallen aufgerufen. Tobi Schäfer, WDR aktuell. In Chile wird 2 Jahre nach Beginn der regierungskritischen Proteste heute gewählt. 7 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Präsident Piñera. Außerdem wählen die Chilenen ein neues Repräsentantenhaus und mehrere Senatoren. Aus dem Studio Südamerika, Anne Herberg für WDR aktuell. Die Wahl gilt als besonders bedeutsam, da in der Amtszeit des neuen Kongresses ein Referendum über eine neue Verfassung abgehalten wird. Nach einer historischen Volksabstimmung im vergangenen Jahr hatte im Sommer eine verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit aufgenommen. Die Abschaffung der bisherigen, aus der Pinochet-Diktatur stammenden Carta Magna war eine der zentralen Forderungen der Protestbewegung mit Dutzenden Toten des Jahres 2019. Viele Chilenen sehen in der Diktaturverfassung die Ursache für die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich. Weitere Meldungen im Überblick. Das Robert-Koch-Institut meldet einen weiteren Höchststand bei den Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei knapp 373, so hoch wie noch nie. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 289. In Nordrhein-Westfalen ist die Inzidenz auf knapp 220 gestiegen. Der FC Bayern München will den Druck auf ungeimpfte Spieler erhöhen. Die Bild am Sonntag berichtet, dass der Verein Spielern das Gehalt kürzt, wenn sie in Quarantäne müssen. Nationalspieler Joshua Kimmich ist aktuell das 2. Mal in Quarantäne. Insgesamt haben die Bayern schon 4-mal auf Spieler verzichten müssen. Evangelische Christen in Deutschland gedenken heute der Verstorbenen des zurückliegenden Jahres. Die neue EKD-Ratsvorsitzende Kurschus hält zum Ewigkeits- oder Totensonntag einen Gottesdienst in Bochum. Der Totensonntag ist in Nordrhein-Westfalen bis 18 Uhr ein stiller Feiertag. Auch Weihnachtsmärkte bleiben so lange geschlossen. Cosmo aus der Region. Das von der Heidt-Museum in Wuppertal zeigt von heute an Werke der beiden Künstlergruppen Brücke und Blauer Reiter. Laut Museum hat es eine solch umfangreiche Expressionismus-Schau seit 25 Jahren nicht gegeben. Thomas Mau, WDR Wuppertal. Es sei lange überfällig, dieses entscheidende Kapitel moderner Kunst in Deutschland für eine neue Generation aufzubereiten, sagt Museumsdirektor Roland Mönig. So zeigt er Ernst Ludwig Kirchners Frauen auf der Straße oder Fingerhüte im Garten von August Macke. Die Künstlerinnen und Künstler der Brücke und der Blauen Reiter sahen sich am Beginn einer neuen Zeit. Vor mehr als 100 Jahren suchten sie daher nach einer neuen Art des Ausdrucks, grell und grotesk. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: bis zum Mittag fällt häufig Regen. Im Münsterland lockert es dann etwas auf, sonst am Nachmittag oft bewölkt mit einzelnen Schauern. In Aachen 8 Grad, in Warburg 9 und in Münster 10 Grad. Morgen zunächst am Niederrhein und im Münsterland sonnig. Von der Eifel über das Sauerland bis nach Ostwestfalen ist es bewölkt. Später dann überall mehr Sonne und es bleibt dann trocken bei 0 bis 7 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Cinco de la mañana, tú me llamas. Solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. Porque de seguro ando de rumba con mi hermana. Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas. Yo quiero bailar esta noche. Voy a disfrutar sin reproches. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si me ves con otro. Que me paguen mil los tragos. Eres intenso, estás haciendo demasiado. Tienes dinero, pero yo también trabajo. Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago. Yo sé que tú quieres probar mi piel. No soy de esas, lo sabes bien. Ya te lo dije más de una vez. Que no voy a caer. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si voy tampoco. Sé que me celas si yo te veo y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Paga mis los tragos, siento demasiado. Yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago. Te pones celoso si me ves con otro. Hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo no soy de ellos y tú ya tampoco. Sé que me celas si yo te veo y tú me miras, yo me meneo. Te pones celoso si bailo con otro. Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo. Le hago rum pum pum pum pum pum. Tú quieres rum pum pum pum pum pum. Yo sé lo que quieres. Le hago rum pum pum pum pum pum pum. Pa' ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo pa' tu drama. A mí no me llame a las 5 de la mañana. More fire, you're a champion, girl. Having thoughts of you doing all of it for me. Behold your beauty before the Lord and all of its glory. It's God's body of work, and you're the heart of it. Purely of loving is like a novel. You're the star of the story. Memories in a bottle. White rum or reposado, I regret to swallow. They admittedly set the model I have yet to follow. But minus all my hesitation, I search for a sermon. So let me be your congregation. I got some poems to feed you, plenty places to lead you. It's easy for me to read you. I need you to know I need you. Want you to know I want you. Wish you could see I miss you. I'm replaying the moment when instinctively I kissed you and promised you no opponent would ever make me resist you. Your chemistry's reflected in every connective tissue and artery. That's proof that no part of me's artificial. When you press up on my body and whine, I'm whining with you. More fire, you're a champion, girl. Champion girl, lights of fire, you're not ramping girl. Big star, in me, see me look on you. Everywhere you move, you see the lust on you. I'm your congregation and servant. Wavy dancing, crazy love, tiny dancing, you really got soul. Next woman, gonna leave her alone. Can't be rocking and I cannot be wrong. Girl, you know we really got the time. Don't you know we really got the time, time. More fire, you're a champion girl. Lots of fire, you know I'm bring girl. Singing now, you're moving, there's no curse on you. And see you come true. Every time you do it, see you now shine, you know. Enough on stepping, but you know, guys, they know. Big star, in me, see me, look on you. Everywhere you're moving, see the lust on you. Aye. champion girl. Mach das Licht aus, fühl mich 3 Meter groß. Lade Beats nach wie Patron. Der Wagen sieht im Dunkeln fast aus wie verchromt. Steig ein, Skü, fahre los. Und immer kurz bevor es hell wird, geh ich raus, spüre keine Kälte. Mein Logo strahlt hell über der Skyline. Lass es nie vorbei sein. Immer wieder, wenn es Nacht ist, yeah. Fühl mich sicher, wenn es halt. Keiner mehr da, bin allein. Beats laut und es knallt. Yeah. Immer wieder, wenn es Nacht ist, yeah, spür ich keinen Druck. Beats laut und es pumpt. Yeah. Beats laut, ja, es pumpt. 300 Sachen in der Stadt. Vor allem nicht jemand, im Dunkeln bin ich niemand. Und du bist so wie jeder, geh zur Seite, Bruder. Leg dein Geld clever an, du musst sparen, ist egal. Trage heut 4K um den Namen, Bruder. Wer hätte das gedacht? Sub würde sterben für den Bass, Digga. Es ist 3 Uhr nachts und mein Denkmal ragt hoch aus meiner Stadt. Damals hab ich nie gepasst, seit wir 8 in der Nacht findet jeder seinen Platz. Ja. Machen Krach, ja, schwöre, machen Krach, ja. Hoffe, es wird dunkler, dann verschwinde ich in der Nacht, ja. Keine Angst, ja, schwöre, keine Angst, ja. Tauche in das Dunkel ein und hoffe, dass es klappt, ja. Begrabe jeden Hass, jeden Scheiß, der mich hält vor dem Vibe und am Bass. Immer wieder, wenn es Nacht ist, yeah. Fühl mich sicher, wenn es halt. Keiner mehr da, bin allein. Pumpe Beats laut und es knallt. Yeah. Immer wieder, wenn es Nacht ist, yeah. Spür ich keinen Druck. Beats laut und es pumpt. Yeah. Beats laut, ja, es pumpt. 300 Sachen in der Stadt. Yeah. Spróbuj odgadnąć, kto jest Niech nic się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Niech nikt się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Niech nikt się nie porusza. Now you're burning the candy house down. Music to me is life and how we live it and why. Cosmo, der Sound der Welt. Glocke an und ich flieh. Smoke 2, sehe klar. Smoke 3 und 4, Smoke 5 Gramm am Tag. Ohne Smoke kein Sex, Pollen 7 Rest. Gib Acht, wenn ich Smoke wirb mit 19 gecasht. Und ich schon am Monatsland fang hat. Ich Idiot, mein Lohn bereits verpasst. Löcher in meinem Kopf, Löcher in meinem Shirt. Ein schwarzes Loch in meinem scheiß Portemonnaie. Fuck! Pass auf, wenn ich mal aus der Wohnung komm. Halbs blass, bin ein Todesgott. Augen rot, so wie Robocop. Rauchmelder geh, wenn ich hochschau los. Shisha von einem Wortgefecht. Selbst clean war ich noch positiv. Werd nie normal, so wie Obelix. Ey, oder sie? Nix. Könnt alles vergessen, ich schwör wirklich alles neu außer dich. Ich schau in die DMs rein. Hoffe, dass du tippst, doch da wird nichts kommen und ich bin gefickt. Und manchmal hab ich Todesangst gehabt und ließ sie dann im Tobsozahnfall ab. Löcher in meinem Kopf, Löcher in meinem Herz. Für jedes Leck, das ich stopf, kommt eins mehr. Kenn dein Mädchen, dem's auch so geht. Hängen in ihrer Altbau-WG. Schauen in Film, trinken Wein, sie dreht. Einen dicken Blunt und mein Kreislauf fällt. Da geht nichts mehr, dreht sich nur Radrennsport. Nahtoderfahrung, krieg ich Atemnot. Sie geht ins Bad und eine Taube holen. Ja, ich habe wohl. Everything away. Time you move.

petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lost a smile, you can't rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. I'm a girl, fine for your guy. Baby, wait till you define for your life. My love, very broke, nigga, fight for your life. Roll with me, make her blow your ass up. Like Marilyn Monroe, you to set. Every man wants to open bonnet. No freaky, but they want to collect. Better guys, that's like a cassette. Mama, let, don't you forget. Me, I be cocky, but now I depress. I don't default, baby, to get. Back as it causing domino effect. You don't need to introduce to yourself. Like a Jackson, thriller, you are better. If I say you for that, I feel tell. The way your body take you, the bend. Girl, I just want me to rock. Girl, I just want me to vibe. Girl, I just want me with you like I swat at me, man. Pushing me by you. Be spent with my paper. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. Yeah, grab something, oh something. Like it's your birthday, go shawty. My worry, nobody if you to take your place, baby, shake something. Them no feel yet better for mosquito. If them get for me, pass it one kilo. Got my eyes on the prize of my baby, you. Want to take your pampana do pillow. Mama, let, don't you forget. Me, I be cocky, but now I depress. I don't default, baby, to get. Back as it goes in domino effect. You don't need to introduce to yourself. Like a Jackson, thriller, you are better. If I see you for dark, I feel tell. The way your body take you, the bend. Girl, I just want me to rock. Girl, I just want me to vibe. Girl, I just want me with you like I swat that new man. Pushing me by you. Be spent with my paper. After tonight, I go live to the simulator. Pass on a vendetta against me, cause of you, I got many haters. Girl, I just want me to rock. Rock, rock, rock. Girl, I just want me to vibe. drunk, all wish potions, steady going through motions, walking on thin lines, fix gold soaking up, wise words hustling, ear hustling. Do you feel that? Is it just me? Vibes on 10 tap, then we. Vibes on 10 tap, then we. Vibes on 10 tap, then we. Do you feel that? Is it just me? Vibes on 10 tap, then we. Vibes on 10 tap, then we. Focused on the road. We're just walking on thin lines. Walking on thin lines. Walking on thin lines. We're just walking on thin lines. Walking on thin lines. Focused on the road. Oh, it's something happening up in the city. Huh. Young boy, have you found a reason to live yet? Came in well aware that plans may change. Well, young boy, have you found a reason to live yet? Being broken isn't always a bad thing. Got my heart on my sleeve. What the fuck you want from me? What's the path taken with no sort of pain? Can't nobody do me better than well, I do me. I had to break the shell on the bitch. Low-key, it was scary, cause I felt hella exposed. I left him alone. Shorty, I'm a seeker, not a tweaker. The journey embodies every feeling I love and need her. Long live a fly, nigga. Focus good in yours, gotta know what's in ya. Being timid in the jungle, become lion dinner. Truth on my plate, go for second and third. What? We're just walking on thin lines. Walking on thin lines. Walking on thin lines. We're just walking on thin lines. Walking on thin lines. Focus on the road. Yeah, and I'm just trying to keep my balance. Lost it, then I found it. I'm just trying to keep my balance. Yeah, lose it, yeah, I doubt it. Yeah, and I'm just trying to keep my balance. What? Lost it, then I found it. Yeah, I'm just trying to get my balance. Let me run that shallow. Got no mood, that's bad for your health, homie. Got no mood, that's bad for your health, homie. Got no mood, that's bad for your health, homie. Riding on me, that's bad for your health, homie. Thank you. Can you remember when I fell down from that tree? I still have the scar on my knee. It was the day when you told me that some of the stars that we see have disappeared a long time ago and still can set the night aglow. You said the day when I will be gone, all my light will shine on. Remember when we tried to run away? We packed our bags, but we never got far. It was the night when you looked up to the sky and whispered, I am gonna be a star. Oh, when I saw the shadows in your eyes, it was the moment when I realized that you were never made to stay down here. And on the day when you disappeared, said, look up even when the nights are long, 'cause you will never be alone, my friend. You will always see my light shining on, 'cause I will soon be home again. Oh, and no one knows what really happened on that day. Well, some people say they saw him out there flying away. Remember when I saw you walking down the main street of our little town, but your feet, they never touch the ground. You cannot shine when you are burned out, 'cause when stars are too old, they explode. They leave behind a black hole, and it seemed to be the same with your dreams, not in space but in your soul. You said, look up even when the nights are long, 'cause you will never be alone, my friend. You will always see my light shining on, 'cause I will soon be home again. You said, look up even when the nights are long, 'cause you will never be alone, my friend. You will always see my light shining on, 'cause I will soon be home again. Oh, and no one knows what really happened on that day. Yeah, yeah. Well, some people say they saw him out there